Die Schwäbische Straße in Berlin-Wilmersdorf. In einem der Hauseingänge eine Gedenktafel. Hier schrieb Walter Kollo, es war in Schöneberg im Monat Mai. Ein paar Mietshäuser weiter wohnt heute die Gruppe Tangerine Dream, zurzeit das Aushängeschild der deutschen Rockmusik im Ausland. Die Schallplatten vom Orangenen Traum, so Tangerine Dream in deutscher Übersetzung, verkaufen sich seit 2 Jahren nach Millionen. Den 3 Gruppenmitgliedern Edgar Fröse, Peter Baumann und Christoph Franke ist etwas geglückt, von dem die meisten Musiker in dieser Branche nur zu träumen wagen. Ausverkaufte Konzerte im Ausland und volle Auftragsbücher für Film- und Fernsehproduktionen. In England stieg die Werbung für die Berliner Gruppe mit dem Slogan Tangerine Dream regiert ein. Die Gruppe verfügt über eine Anlage, die etwa 500.000 gekostet hat. Ist es der technische Aufwand, der die Musik ausmacht, der so faszinierend wirkt? Ich meine, eine Gruppe, die sich aus einem konventionellen Instrumentarium zusammensetzt, die haben die Probleme eines neuen Trommelfells und einer neuen Gitarrenseite und so weiter. Aber die haben nicht die Probleme einer Weiterentwicklung, einer Kostensteigerung, wie sie bei uns entstehen. Also deshalb, wir sind teuer, wir sind sehr teuer für viele Leute. Aber es hat im Endeffekt seine Berechtigung und wir nehmen nie zu viel. Die Gruppe hat sich gegründet in einer Zeit, da es sehr populär war, Popgruppen, Popmusik, Beatmusik, Beatles, Stones, Rockmusik und so weiter und so fort. Also irgendwo kommen wir natürlich aus dieser Richtung, obwohl wir das Gefühl haben, dass es also, wie es leider zurzeit in England ist, also keine reine Industrie ist, sondern dass da noch so ein kleines Fünkchen von Weiterentwicklung, ein kleiner Funken von Anspruch, einfach der Anspruch unser selbst, zwar der Verwirklichung drin liegt, nicht? Den wir versuchen immer noch in diesem ganzen Business, in dieser ganzen Industrie durchzusetzen. Aber es ist schwer, oder? Das ist schwer, weil wir eigentlich gegen die Industrie arbeiten, aber sie auf sie auch angewiesen sind, durch die Vervielfältigung, durch Platten, durch Technik, durch all Mögliches. Ich meine, wir wollen eins auf jeden Fall feststellen und können wir nur immer wiederholen, wir haben das bei Dutzenden und Hunderten von Interviews gesagt, dass dieses ganze Environment, möchte ich das mal nennen, also die ganze Ausstattung, das ganze Gehabe und so weiter, natürlich den Eindruck erweckt, als wenn diese ganze Sache irgendwo elitär ist, dass wir uns was ganz Feines, ganz Tolles ausgedacht haben, um eben besonders für bestimmte Publikumsschichten irgendwie Musik zu machen. Das ist nicht richtig. Ich meine, wir wollen alle erreichen und die Mittel, die wir uns dafür ausgewählt haben, sind unsere persönlichen und spezifischen. Ja, das ist aber lange nicht, dass wir nun unbedingt elitär werden wollen und jetzt irgendwas ganz Besonderes machen wollen. Das sind genau die Mittel, die andere Leute halt mit dem Schlagzeug und mit der Gitarre versuchen zu verwirklichen. Wir machen das eben mit der Elektronik und das ist im Grunde alles. Das ist ganz simpel und einfach. Dieses Licht, so etwas wie ein Schaltimpuls. Stundenlang saß ich da. Tangerine Dream sind die ersten Musiker, die den Klang einer industriellen Umgebung über den Synthesizer in ihre Musik einbeziehen. Und zwar so, dass er Bestandteil der Musik wird. Eigentlich ist das klar, denn Rockmusik hat schon immer ihr Vokabular aus ihrem Umfeld aufgesogen. Die elektronische Musik hat ebenfalls ihren Klangteppich aus den großen Raffinerien, den riesigen industriellen Anlagen herausgezogen. Das heißt, sie hat diese Klänge heraufbeschworen und anschließend selbst bearbeitet. Miles, in einem Artikel haben Sie geschrieben, Tangerine Dream hätte die Musik in Richtung Niemandsland die Türen aufgeschlossen. Was ist hinter diesen Türen? Etwas Aufregendes, etwas Neues, Spannendes? Hinter den Türen gibt es natürlich größere und bessere Synthesizer. Die, und da kommen Sie natürlich den Gruppen entgegen, auch aufregender sind als die jetzigen Synthesizer. Einfach, weil es in Zukunft Synthesizer geben wird, die mehr als nur einen Ton zur gleichen Zeit spielen können. Das heißt, ein Synthesizer wird in Zukunft Akkorde spielen können. Und es ist sonnenklar, dass bei einer Großproduktion dieser Synthesizer ein neues Feld eröffnet wird. Aber Synthesizer sind nicht billig und Synthesizer sind nicht die Instrumente der einfachen Gruppen. Ist es nicht zu teuer, das ganze Spiel? Ich glaube nicht, dass viele britische Bands sich eine teure Ausrüstung leisten können. Daher glaube ich, dass es kein Zufall ist, dass alles Elektronische aus Deutschland kommt. Ihr habt ja bekanntlich Geld. Aber wenn erst die Massenproduktion mehr und mehr Synthesizer auf den Markt schmeißen wird, werden auch die englischen Gruppen mehr elektronische Musik machen können. Ich stelle mir vor, dass ein Synthesizer nicht mehr als jetzt eine elektrische Gitarre kosten wird. Und man wird einen anständigen Synthesizer im Taschenformat bekommen, der das Gleiche kann, was Tangerine Dream im Augenblick mit ihrer 400.000-Mark-Anlage spielt. Die Gruppe stellt sich in England der Kritik. Gesprächsteilnehmer: Tony Palmer, Kritiker bei der Zeitschrift Observer, der englische Rockpapst. Dann John Peel, beliebtester Disc-Jockey bei der BBC und schließlich mit dem Pseudonym Miles, ein Rockjournalist, der die Szene seit Anfang an kennt. Frage: Was fangen wir mit Tangerine Dream an? Und die Musiker, die darüber nachdachten, The Beatles oder The Who, waren nicht in der Lage, diese Ideen in die Praxis umzusetzen. Der Anstoß kam aus Deutschland. Nein, das stimmt nicht ganz. Schließlich gab es Pink Floyd. Sie haben gerade die Beatles erwähnt. Eine der interessantesten Schallplatten, die je produziert wurden, ist Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nicht wegen dem allgemeinen Beatle-Blabla, sondern wegen der Art der Produktion. Sgt. Pepper's konnte nur im Studio entstehen. Die Platte ist eine einzige elektronische Schöpfung. Sie ist das Ergebnis theoretischer Spielereien, die auf einer elektronischen Spielwiese verwirklicht wurden. Damals gab es nur Vierspurmaschinen, ein Umstand, der heute eher mitleidig belächelt wurde. Aber es bleibt die Tatsache, dass es eine reine Studioproduktion vorher nie gegeben hatte. In die Musik kam eine Form der Technologie, die eng mit der Musik verknüpft wurde. Und die Musik ohne diese Technik nicht mehr auskommen konnte. Und ich glaube, viele ernsthafte Musiker, unter ihnen auch die Gruppe Pink Floyd, erkannten, dass dies ein Schritt nach vorne war. Das heißt, man brauchte nicht länger mit einem Klavier oder einer Gitarre durch die Lande zu tingeln, um zu zeigen, dass man ein Musiker war oder dass man musikalisch etwas auf dem Kasten hatte. Es war plötzlich möglich, sich mit einer Verstärkeanlage und elektronischen Spielereien zu umgeben, und die Zuhörer dachten, das sei schon Musik. Diese Anlage zu bedienen, sei künstlerisches Handwerk. Tangerine Dream hat seit 1967 nur einen Schritt weiter nach vorn gemacht. Das Jahr 1967. Von der heutigen Besetzung der Gruppe war nur Edgar Fröse dabei. Peter Baumann und Chris Franke waren damals gerade 14. Tangerine Dream spielte eine Musik, die sich an der freien Improvisation orientierte und den endlosen Spannungsbögen die Zuhörer zum Tanzen animierte. Doch schon bald verließ Edgar Fröse, von der Auswegslosigkeit dieser zufälligen Spielerei gelangweilt, den Weg des Kommerziellen. Edgar Fröse traf sich ein Jahr später in einer elektronischen Beatwerkstatt mit verschiedenen Musikern zu einem Workshop. Hier wurde der Grundstein für die spätere Musik von Tangerine Dream gelegt. Umweltgeräusche von einem Tonband eingespielt, inspirierten die Musiker zu immer neuen Klangvariationen. Nur die Technik des Einspielens und Zuspielens von immer neuen Geräuschkombinationen erschwerte musikalisches Kommunizieren. Das änderte sich erst im Jahre 1970. Die Synthesizer traten ihren Siegeszug in der Rockmusik an. Aus dem Zufall wurde geplantes Spielen. Tangerine Dream, die führende Gruppe auf dem Gebiet der elektronischen Klänge. Das Problem war nur, würde es diese hochtechnisierte Musik schaffen, den Markt zu erobern? Denn Tony Palmer kritisiert das intellektuelle Moment in der Musik von Tangerine Dream. Die musikalischen Konstruktionen von Tangerine Dream sind für die meisten Zuhörer zu intelligent angelegt. Ich meine, ihre Musik ist in hohem Maße Musik, die mit dem Stilmittel des Kontrapunkt arbeitet. Es fällt mir schwer, dies zu sagen, da es im Allgemeinen unsinnig ist, im Bereich der Popmusik so künstlerisch zu argumentieren. Aber es bleibt die Tatsache, dass Tangerine Dream klassische Musik macht. Und dieser Umstand erschwert die Aufnahme beim Publikum. Die Gruppe selbst sitzt fast bewegungslos hinter ihren Instrumenten und die Leute hören nur noch regungslos zu. Dazu gehört eine gehörige Portion musikalischer Vorbildung, aber ohne diese Vorbildung kein Hörgenuss. Ich selbst kenne Tangerine Dream nur von 2 oder 3 Live-Auftritten und von Plattenaufnahmen. Aber das Erstaunliche an dieser Gruppe ist, dass sie trotz des hohen Anspruchs relativ frei und gelöst spielt. Und dass das Publikum sie mag, aber nichts mit ihnen anzufangen weiß. Das stimmt nicht. Schließlich ist jede LP in den englischen Hitparaden vertreten. Das heißt, sie wird gekauft. Tangerine Dreams Erfolg war vielmehr ein exaktes Berechnen der Zeit. Die Rolle von Tangerine Dream ist vergleichbar mit der Einwirkung von Reggae-Musik auf den Rock'n'Roll. Von Zeit zu Zeit braucht die Rockmusik eine Spritze, eine Eingebung von irgendwoher. Das passiert alle 3 bis 4 Jahre. Warum versuchen Sie, die Musik auf ein hohes und ein niederes Niveau einzustufen? Es interessiert mich überhaupt nicht, wie ihr eure Musik nennt. Aber Rock'n'Roll ist primitive Musik. Nein, ich bin da absolut anderer Meinung. Rock'n'Roll ist nicht primitiv, sondern elementar, also sagen wir mal ursprünglich. Und das, was mich an Ihrer Argumentation am meisten stört, ist, dass sie Rockmusik auf eine Ebene zurückholen, die verdächtig nahe in den Bereich einer Kunstdiskussion kommt. Kunst großgeschrieben. Wissen Sie, was Rock'n'Roll ist? Rock'n'Roll ist die Gefühlswelt der Arbeiterklasse. Ich habe das schon mal erklärt. Und wenn Sie mich fragen, ob ich die Festival Hall in London lieber mit der High Society oder Arbeitern aus Liverpool füllen sollte, ich würde die Leute aus Liverpool vorziehen. Und fragen Sie mich nicht, warum. Es ist für mich ein viel größeres Erfolgserlebnis, eine komplizierte Sache, den sogenannten armen Leuten vorzuführen, als der High Society. Okay, die kommen auch ins Konzert, aber die Botschaft ist für die anderen bestimmt. Dies ist, wenn Sie so wollen, meine Botschaft in der Musik. Nein, Musik hat keine Botschaft. Der Gedanke widert mich an. Es kümmert mich nicht, ob die Leute arm oder reich, links oder rechts sind, Kommunisten, Konservative oder Liberale. Ihr Status hat mit der Musik nichts zu tun. Das ist einfach irrelevant. Es ist mir egal, was Sie denken. Die einzige Geschichte, die mich interessiert, ist die Musik. Und ich vermute stark, dass, weil Sie Ihre Musik Rock'n'Roll nennen, dies der einzige Grund ist, warum Sie nicht noch berühmter sind und von mehr Leuten gehört werden als bis jetzt. Es ist töricht, dass Sie darauf beharren, Ihrer Musik einen Namen zu geben. Und ich bin gegen jede Art von Namensgebung in der Musik. Ich kümmere mich nicht darum, ob es klassische Musik oder Volksmusik heißt. Das sind nur Namen, Begriffsbestimmungen. Okay, okay, geschenkt. Also an dem Punkt verstehen wir uns. Aber warum dann Rock'n'Roll? Sie haben gesagt, arme Leute ziehen Sie an. Was machen die Reichen falsch? Was ist falsch daran, rechts oder links zu sein oder vom Mond zu kommen? Oder vom Mars oder weiß Gott woher? Warum sagen Sie nicht einfach, wir spielen nur Musik für Chinesen? Ja, okay, okay, aber Sie müssen doch eine Tatsache zur Kenntnis nehmen. Dass 80% der Leute in England, Deutschland, Italien oder Nordamerika Arbeiter sind und nicht zur Oberschicht gehören. Sie glauben im Ernst, dass 80% der Amerikaner Arbeiter sind? Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Tangerine Dream in Amerika keinen so großen Erfolg hat. Ich sage Ihnen, 98% der Amerikaner sind Mittelklasse-Leute. This is not very important. It's really not very important, excuse me. But it doesn't matter whether you call it rock or... Monika Fröse, die Frau von Edgar Fröse, macht seit Jahren die Fotos für die Plattenhüllen von Tangerine Dream. Ein heikles Unterfangen, wenn man bedenkt, dass ein Bild, ein Foto den Zuhörer optisch auf eine Stimmung vorpolt, die er erst durch die Musik erfahren soll. Gibt es manchmal Streit? Also Streit kann man nicht sagen, aber Differenzen, sagen wir mal. Dann gab es bei der Ricochet, bei der letzten, das war diese, da hatten wir versucht, solche Klinkenstecker, die die Gruppe ja auch benutzt, an ihrer Anlage auf den Spiegel zu stellen und in verschiedenen Formationen und das dann eben zu fotografieren. Und die Gruppe sagt also, das würde viel zu aggressiv aussehen, das sieht aus wie Kanonenkugeln oder so, ja. Und wir waren unterwegs auf einer Frankreich-Tournee und da haben wir auch schön freie Zeit gehabt. Und unter anderem habe ich dieses Bild aufgenommen, das hat der Peter gesehen. Er sagte also, dann nehmen wir lieber das. Das entspricht besser unserer Musik, die wir machen, als diese Stecker. Hm. Na, wenn man das nochmal sehen kann, das Bild da von Ricochet. Ich meine, das ist natürlich, ja, weiß nicht, ich meine, Peter ist nicht hier. Wenn du sagst, das entspricht mehr unserer Musik, das sind dann so Bäume abgerissen, so ein bisschen so, als wenn schon die große Atombombe gefallen wäre. Ich meine, schön sieht es nicht aus. Gefällt dir nicht? Ne, ich meine, es ist nicht schön im Sinne von ästhetisch schön oder sowas. Es ist ziemlich, finde ich, so eine sehr zerstörte Landschaft. Zerstört war die Landschaft keineswegs. Es war auf so einer riesen Düne am Meer und dann eben dieser Sonnenuntergang dabei, nicht? Wie langsam die Sonne da runterging und dann, genau. Und dieser Ricochet ist praktisch der Anprall, zum Beispiel beim Tennis, ja. Der Aufprall des Balls und der Moment, wo er aufprallt und abspringt. Das heißt also Ricochet. Das ist im Französischen so und im Englischen heißt es auch so. Und dadurch, dass diese Sonne genau an diesen Baum aufprallt, praktisch optisch, ja, da wurde dann der Name Ricochet dafür genommen. Die Gruppe ist relativ selten auch abgebildet auf den Hüllen, nicht? Ja, das ist richtig. Woran liegt das? Die wollten an und für sich, haben sie das also ganz bewusst gemacht, dass sie eben nicht zu sehen sind, weil sie diese Art Starkult nicht mögen. Ja? Dass also jetzt eine Person besonders rausgehoben wird oder so, das liegt ihnen einfach nicht. Jetzt haben sie allerdings bei der Ricochet, da sind sie einmal davon abgewichen und haben also sich Bilder ausgesucht, die ich gemacht habe von ihnen und haben die halt mal draufgebracht. Es ist schwer, sich mit ihnen zu einigen. Ja, was also ihre persönlichen Fotos angeht, da ist es sehr schwer. Und weil sie eitel sind, oder was? Ja, eitel, sehr eitel. Ein englisches Landhaus aus dem 16. Jahrhundert. Es steht der Gruppe jederzeit zur Verfügung, eine Aufmerksamkeit eines englischen Fans. Tangerine Dream hält sich ausgesprochen gerne hier auf. Aber wie verkraften Sie den Sprung vom Mietshaus in der Schwäbischen Straße zum feudalen Herrenhaus? Ist es Prestige oder Inspiration? Das Gebäude an sich ist so gesetzt in sich, dass es also eine sehr starke Wirkung auch auf uns hat. Und also hier ein Konzert zu machen, das wäre schon eine schöne Sache, obwohl es natürlich völlig unmöglich ist. Ne? Einfach diese starke Ausstrahlung, ja, dieses in gewisser Weise dieses Endgültige, ja, nicht dieses nur übertrieben Business, das also in London jeden Tag vor sich geht, sondern dieses Aussichtliche. Ja, deswegen kommen wir gerne her. Für Edgar Fröse ist das Landhaus kein Problem. Dort, wo heute in Berlin die Gropiusstadt steht, ist er groß geworden. Ein Umzug von Berlin nach London kommt nicht in Frage. Und das Gerede vom Superstar-Gehabe? Wenn man das jetzt separat betrachtet alles, dann sieht das so ein bisschen wie Superstar-Gehabe aus. Nicht? Das hat aber damit nichts zu tun. Sondern du kannst nicht unter bestimmten Stressbedingungen, die das Geschäft nun mal mit sich bringt, kannst du nicht arbeiten und auf der einen Seite aber mit deinem Körper in irgendeiner Hinsicht unheimlich freigebig umgehen, das klappt nicht. Da klappst du irgendwie nach ein, zwei Jahren ist aus, das ist Feierabend. Also du musst ja da schon gewisse, mancher würde das Annehmlichkeiten nennen, also, aber diese Dinge musst du dir einfach leisten können. Auf der anderen Seite sind wir uns darüber bewusst, dass wir in einer Szene populär sind, die sehr oft ziemlich kurzweilig ist und irgendwelche Modegeschichten auch ausgesetzt ist. Das heißt, man kann sich nicht in der Szene etablieren, man muss damit rechnen, dass man sich ständig verändern muss. Man kann nicht sagen, so bis dahin habe ich es geschafft und die Ebene will ich nicht mehr verlassen. Dann muss man dauernd damit rechnen, dass man durch Anstöße von außen sich verändern muss. Man muss also geistig flexibel bleiben und jetzt proben auch in der Musik, weil wir probieren, Spontanität zu wahren. Die gleiche Spontanität in der Musik zu haben. Nach kann jetzt man Spontanität? Kann man das erlernen? Man kann es in gewissen Grenzen sogar trainieren. Allerdings, das ist an sich eine Sache, die man einfach befürworten muss und die man exerzieren muss. Du musst einfach ewig in der Lage sein, das, was du bisher voll vertreten hast, einzureißen und dir die Frage von vorne zu stellen, was willst du eigentlich? Das soll natürlich nicht heißen, dass man nicht zu dem steht, was man bis jetzt gemacht hat. Denn und das ist der entscheidende Punkt, wir haben immer sehr versucht, bewusst dem entgegenzutreten, was wir gespielt haben und zu wissen, was wir machen. Und das ist gerade, wenn man so eine gewisse Popularität hat und was von einer Plattenfirma ganz massiv verlangt wird, genauso wie vom Publikum, eben so, hier habt ihr angefangen und jetzt müsst ihr da weiter. Und genau an diesem Punkt würden wir bereit sein, die ganze Sache hinzuschmeißen, zu sagen, nein, da machen wir nicht weiter. Andrew, der persönliche Manager der Gruppe, würde er sie verlassen, wenn sich die Musik ändert? Das ist eine sehr akademische Frage. Tangerine Dream würde sich nie ändern. Vom Stil her sind sie so zu einer Einheit verschmolzen, dass ich keine Änderung sehe. Ich kenne sie seit 2 Jahren sehr genau und sie haben mich nie enttäuscht. Wenn sie vor einem Konzert die Stufen zur Bühne raufgehen, dann kann man immer wieder hören, wie einer sagt, wie fangen wir an? Und Peter, Christoph oder Edgar sagt, also, ich spiele jetzt dieses. Und der andere sagt, ich habe eine Idee dazu. Und der dritte sagt, ich spiele das. Von diesem Augenblick ab ist alles möglich. Wenn man sagt, sich offen halten, das gegenüber allen Dingen, das heißt vor allen Dingen nie sagen, über bestimmte andere Musikformen, also das ist schlecht oder der Musiker ist schlecht oder die Umstände sind schlecht, der Stil ist schlecht, ich mag das halt nicht, sondern man muss sich permanent offen halten. Man muss erstmal prüfen, warum macht XY das und warum macht AB das. Und man muss herausfinden, wo die wirklichen Bezugspunkte liegen. Man sollte nie eine Sache so von vornherein aburteilen. Ich meine, okay, wenn er sagt, wir würden nie Blues spielen, ja okay, vielleicht wir würden nie Blues spielen, aber deshalb würde ich nie einen Blues-Gitarristen ablehnen. Würde mir nicht im Traum einfallen. Genauso wie ich nicht einen irgendwo nicht in Wienerwald Orgelspieler ablehnen kann. Ich kann es einfach nicht, weil die Motivation, die so ein Mensch für seine Arbeit da hat, für ihn absolut gerechtfertigt erscheint. Ne? Deshalb würde ich aber noch lange nicht so eine Musik machen, ist klar. Tangent Dream. Wohin wir mit unserer Plattenpolitik steuern? Ich weiß nicht, was die Gruppe mit dieser Anzeige sagen wollte. Ich kann nur sagen, dass Tangerine Dream mittlerweile so berühmt ist, wie die englische Supergruppe Pink Floyd es vor 2 Jahren war. Unsere Absatzmärkte in Frankreich gehen mit Tangerine-Musik wahnsinnig gut. Sie werden ohne Zweifel die Gruppe der kommenden Jahre sein. Der einzige Ort, wo es im Augenblick noch nicht so läuft, ist Amerika. Das heißt, sie haben den Markt noch nicht in voller Breite erobert. Aber alle Anzeichen sprechen für einen Siegeszug. Und wenn erst die Filmmusik zu dem neuen Friedkin-Film, das ist der, der den Exorzisten gedreht hat, auf den Markt gekommen ist, wird auch Amerika ihnen zu Füßen liegen. Filmmusik ist der einzige Weg heute für eine Gruppe, um einen Durchbruch von internationaler Größenordnung zu erreichen. Und Tangerine Dream ist eine Gruppe, die geradezu für das Schreiben von Filmmusik prädestiniert ist. Der Weg der Plattenfirma ist klar. Die Frage nach dem Wohin eindeutig beantwortet. Mehr Umsatz. Für Tangerine Dream ein heikler Punkt. Das Filmgeschäft ist verlockend, aber die Gefahr, dass sie ihre Ideen verraten, groß. Früher machten sie Musik für Bilder. Jetzt machen sie Musik zu Bildern. Die Sache ist natürlich, dass das Problem ist einfach das, ist unsere musikalische Überzeugung, die wir normalerweise haben, anzulegen auf eine bestehende, also auf ein Drehbuch. Ne? Das ist vor allen Dingen für einen Film, der Herrgott nochmal wahrscheinlich mehr Leute erreichen wird. Jetzt nicht nur vom Bild, sondern auch von der Musik, als das normalerweise bei nationalen Filmen üblich ist. Ich meine, das ist, okay, da liegt eine Chance, eine gewisse Chance, aber liegt auch wieder die Gefahr, sich selbst irgendwie in die Tasche zu lügen. Nicht? Und das ist unser Problem. Wir wollen halt ehrlich bleiben. Er möchte erst die Musik haben und macht danach die Bilder. Und das Erstaunliche ist dabei, er möchte die Musik also über eine riesengroße Stereoanlage während der Dreharbeiten einspielen, damit sich der Rhythmus der Musik auf die Kameraleute, auf die Actors, auf die Schauspieler überträgt. Ich möchte damit so musikalischen Klischees mal entgehen, die in der Filmmusik üblich sind. Vor allem, dass Musik nicht immer so pur synchron ist, quasi nur das Bild vertont, sondern dass auch mal Kontrapunkte dadurch entstehen, dass die Musik mal nicht adäquat mit Action im Film gleich Lautstärke oder Tonhöhe konform geht, sondern dass da mal Gegensätze auftreten. Ja. Das ist natürlich ein neues Stilmittel, was nicht allzu viele Leute benutzt haben. Ist das so verdammt leicht, irgendwie auf einen musikalischen Strich geschickt zu werden, wenn du so willst? Ne? Und du hast dann deinen Obolus zu entrichten an denjenigen, also ich meine, die ganze Musikbranche ist ja ein Zuhältergewerbe, das ist ja nichts Neues. Ne? Und wenn du dich jetzt praktisch prostituieren lässt, okay, ich meine, gut, viele Leute tun das, dann ist das dein Bier. Und dann musst du sehen, wie du damit fertig wirst und kannst dein Geld verbraten, wo immer du willst, wenn du deinen Obolus entrichtest. Wir sind der Meinung, dass das wir schon verdienen wollen. Natürlich, ganz logisch, wir brauchen es. Aber auf der anderen Seite wollen wir sagen, wir wollen sehr gut bezahlt werden, hoch bezahlt werden. Aber für eine Sache, mit der man uns identifizieren kann, so einfach und so schwierig ist das auch. Ich habe heute eine Schlagzeile gelesen auf einer Platte, die heißt, damals zu alt, um Rock'n'Roll zu spielen, aber noch zu jung, um zu sterben. Naja, es ist natürlich eine du, ich mein, du weißt ja, dass ich glaube, das sind ganz verbale Sprüche. Das sind ganz verbale Sprüche. Stell dir mal vor, die Typen, die heute, meinetwegen 15 sind, ja, die heute 15 sind, die praktisch ein Teenie-Bopper, absolutes jugendliches Publikum darstellen. Ne? Die waren zu Zeiten, als der Name Beatles in Umlauf kam, ne? Da wurden die praktisch geboren. Ne? Muss ich das mal vorstellen. Ich meine, die gehen auch mit ganz anderen Kriterien daran, als jemand, der diese Zeit irgendwie bewusst oder vielleicht im Unterbewusstsein miterlebt hat. Wenn ich mal hinter der Frage ist natürlich auch so ein Punkt, ob man sich vorstellen kann, dass mit 40, 50 die Musik auch noch spielt oder ob man dann doch sagt, was anderes. Du, das ist eine absolut persönliche Entscheidung. Ich meine, es gibt Leute, die, ich kann mir vorstellen, also vom Lebensrhythmus, vom innerlichen Lebensrhythmus, das hat jetzt nichts mit physischen oder physiognomischen Verfallserscheinungen zu tun. Ich meine, vom Lebensrhythmus, wenn du 70 bist, ja, kannst du durchaus in der Lage sein, eine Musik zu verstehen oder vielleicht sogar eine Musik zu machen, die dem entspricht, was wir irgendwie wollen. Also da gibt es, diese Altersgrenze ist idiotisch, die gibt es. Ich meine, das ist so, klar, wenn du mit 50 irgendwie mit so einem Bierbauch da auf die Bühne gehst und spielst Gitarre. Man sieht natürlich anders aus, als wenn du schlank und rank und verführerisch da rumtänzelt mit 20. Ich meine, das ist natürlich eine andere Kiste. Ja, aber ich meine, wenn du Musik vom Kopf machst und nicht nur vom Unterleib und vom Portemonnaie, ja, dann bilden sich da andere Kriterien heraus, mit denen du ohne weiteres jahrelang arbeiten kannst. Braucht man das alles noch in 50 Jahren? 50 Jahren ist alles vorbei. Man braucht das alles nicht mehr. Man braucht das alles nicht mehr. Das kommt alles von hier, von hier, von hier, von hier, von hier. Von hier.